vom klugen Schneiderlein. Es war einmal eine Prinzessin gewaltig stolz. Kam ein Freier, so gab sie ihm etwas zu raten auf, und wenn er es nicht erraten konnte, so ward er mit Spott fortgeschickt. Sie ließ auch bekannt machen, wer ihr Rätsel löste, sollte sich mit ihr vermählen und möchte kommen, wer da wollte. Endlich fanden sich auch drei Schneider zusammen. Davon meinten die zwei Ältesten, sie hätten so manchen feinen Stich getan und hätten's getroffen. Da könnt sie nicht fehlen, sie müssten's auch hier treffen. Der dritte war ein kleiner, unnütziger Springensfeld, der nicht einmal sein Handwerk verstand, aber meinte, er müsste dabei Glück haben, denn woher soll's ihm sonst kommen? Da sprachen die zwei anderen zu ihm, »Bleib nur zu Hause, du wirst mit deinem bisschen Verstande nicht weit kommen.« Das Schneiderlein ließ sich aber nicht irre machen und sagte, es hätte einmal seinen Kopf darauf gesetzt und wollte sich schon helfen. Und ging dahin, als wäre die ganze Welt sein. Da meldeten sich alle drei bei der Prinzessin und sagten, sie solle ihnen ihre Rätsel vorlegen. Es wären die rechten Leute gekommen, die hätten einen feinen Verstand und dass man ihn wohl in eine Nadel fädeln könnte. Da sprach die Prinzessin, »Ich habe zweierlei Haar auf dem Kopf. Von was für Farben ist das?« »Wenn's weiter nichts ist«, sagte der Erste, »es wird schwarz und weiß sein, wie Tuch, das mal Kümmel und Salz nennt.« Die Prinzessin sprach, »Falsch geraten, antworte der Zweite.« Da sagte der Zweite, »Ist nicht schwarz und weiß, so ist braun und rot, wie meines Herrn Vaters Bratenrock.« »Falsch geraten«, sagte die Prinzessin. »Antworte der Dritte, dem seh ich's an, der weiß es sicherlich.« Da trat das Schneiderlein keck hervor und sprach, »Die Prinzessin hat ein silbernes und ein goldenes Haar auf dem Kopf, und das sind zweierlei Farben.« Wie die Prinzessin das hörte, ward sie blass und wäre vor Schreck beinahe hingefallen, denn das Schneiderlein hätte es getroffen. Und sie hatte fest geglaubt, das würde kein Mensch auf der Welt herausbringen. Als ihr das Herz wieder kam, sprach sie, »Damit hast du mich noch nicht gewonnen. Du musst noch eins tun. Unten im Stall liegt ein Bär, bei dem sollst du die Nacht zubringen. Wenn ich dann morgen aufstehe und du bist noch lebendig, so sollst du mich heiraten.« Sie dachte aber, damit wollte sie das Schneiderlein loswerden. Denn der Bär hatte noch keinen Menschen lebendig gelassen, der ihm unter die Tatzen gekommen war. Das Schneiderlein ließ sich nicht abschrecken, war ganz vergnügt und sprach, »Frisch gewagt ist halb gewonnen.« Als nun der Abend kam, ward mein Schneiderlein hinunter zum Bären gebracht. Der Bär wollte auch gleich auf den kleinen Kerl los und ihm mit seiner Tatze einen guten Willkommen geben. »Sachte, sachte«, sprach das Schneiderlein, »ich will dich schon zur Ruhe bringen.« Da holte es ganz gemächlich, als hätte es keine Sorgen, welche Nüsse aus der Tasche, biss sie auf und aß die Kerne. Wie der Bär das sah, kriegte er Lust und wollte auch Nüsse haben. Das Schneiderlein griff in die Tasche und reichte ihm eine Handvoll. Es waren aber keine Nüsse, sondern Wackersteine. Der Bär steckte sie ins Maul, konnte aber nichts aufbringen. Er mochte beißen, wie er wollte. »Ei«, dachte er, »was bist du für ein dummer Klotz, kannst nicht einmal die Nüsse aufbeißen.« Und sprach zum Schneiderlein, »Mein, beiß mir die Nüsse auf.« »Na, da siehst du, was für ein Kerl du bist«, sprach das Schneiderlein. »Hast dir ein so großes Maul und kannst die kleine Nuss nicht aufbeißen.« Da nahm es die Steine weg, war hurtig, steckte dafür eine Nuss in den Mund und knack war sie entzwei. »Ich muss das Ding noch einmal probieren«, sprach der Bär. »Wenn ich's so ansehe, ich meine, ich müsst's auch können.« Da gab ihm das Schneiderlein abermals Wackersteine. Der Bär arbeitete und biss aus allen Leibeskräften hinein. Aber du glaubst auch nicht, dass er sie aufgebracht hat. Wie das vorbei war, holte das Schneiderlein eine Violine unter dem Rock hervor und spielte sich ein Stückchen darauf. Als der Bär die Musik vernahm, konnte er es nicht lassen und fing an zu tanzen, und als er ein Weilchen getanzt hatte, gefiel ihm das Ding so wohl, dass er zum Schneiderlein sprach, »Hör, ist das Geigen schwer?« Ah, kinderleicht, siehst du, mit der linken lege ich die Finger auf und mit der rechten streiche ich mit dem Bogen drauf los. Da geht's lustig, hapsassa, vilaralala. So Geigen, sprach der Bär, das möchte ich auch verstehen, damit ich tanzen könnte, so oft ich Lust hätte. Was meinst du dazu, willst du mir Unterricht darin geben? Von Herzen gern, sagte das Schneiderlein. Wenn du geschickt dazu hast, aber weiß einmal deine Tatzen her, die sind gewaltig lang, ich musste die Nägel ein wenig abschneiden. Da ward ein Schraubstock herbeigeholt und der Bär legte seine Tatzen drauf. Das Schneiderlein aber schraubte sie fest und sprach, nun warte, bis ich mit der Schere komme. Ließ den Bären brummen, so viel er wollte, legte sich in die Ecke auf ein Bund Stroh und schlief ein. Die Prinzessin, als sie am Abend den Bären so gewaltig brummen hörte, glaubte nicht anders als brummte vor Freuden und hätte dem Schneider den Garaus gemacht. Am Morgen stand sie ganz unbesorgt und vergnügt auf. Wie sie aber nach dem Stall guckt, so steht das Schneiderlein ganz munter davor und ist gesund wie ein Fisch im Wasser. Da konnte sie nun kein Wort mehr dagegen sagen, weil sie es öffentlich versprochen hatte. Und der König ließ seinen Wagen kommen. Darin musste sie mit dem Schneiderlein zur Kirche fahren und sollte sie da vermählt werden. Wie sie eingestiegen waren, gingen die beiden anderen Schneider, die ein falsches Herz hatten und ihm sein Glück nicht gönnten, in den Stall und schraubten den Bären los. Der Bär in voller Wut rannte hinter dem Wagen her. Die Prinzessin hörte ihn schnauben und brummen. Es ward ihr Angst und sie rief, »Ach, der Bär ist hinter uns und will dich holen!« Das Schneiderlein war fix, stellte sich auf den Kopf, streckte die Beine zum Fenster hinaus und rief, »Siehst du den Schraubstock? Wenn du nicht gehst, so sollst du wieder fort hinein.« Wie der Bär das sah, drehte er sich um und lief fort. Mein Schneiderlein fuhr da ruhig in die Kirche und die Prinzessin ward ihm an die Hand getraut und lebte er mit ihr vergnügt wie eine Heidelerche. Wer es nicht glaubt, bezahlt einen Taler.